Und schließlich sind die tropischen Wälder seit der Karbonzeit neben den Ozeanen und später auch den Wäldern der nördlichen Hemisphäre entscheidend daran beteiligt, Kohlenstoff einzufangen. Sie bestimmen mit darüber, in welchem Umfang die globalen Kohlenstoffemissionen tatsächlich in einen steigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre umgemünzt werden. Höhere Temperaturen könnten möglicherweise zu einem schnelleren Pflanzenwachstum in den Tropen und damit auch zu einer schnelleren CO2-Fixierung führen. Aber da sich die Zerstörung der tropischen Wälder, unter anderem durch immer häufigere Brände, im 21. Jahrhundert insbesondere in Sumpfwaldgebieten fortsetzt, besteht die wahrhaft entsetzliche Aussicht, dass solche Ökosysteme irgendwann keine Kohlenstoffsenken mehr sind, sondern zu Kohlenstoffquellen werden. Das Ziel der Vereinten Nationen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf weniger als 2 Grad zu begrenzen, rückt in immer weitere Ferne. Was in den Tropen im nächsten Jahrhundert geschieht, wird auch die Vorgänge auf unserem gesamten Planeten prägen. Daran gibt es keinen Zweifel. Der vorhergesagte Verlust tropischer Pflanzen und Tierarten stellt angesichts ihres gewaltigen Beitrags zur weltweiten Artenvielfalt ebenfalls ein wahrhaft globales Problem dar. Wenn man davon ausgeht, dass bis zum Jahr 2225 alle primären tropischen Wälder vollständig verschwunden, beeinträchtigt oder verändert sind, wird der weltweite Artenreichtum, einer Berechnung zufolge, bei den Ameisen um etwa 44% sinken, bei den Mistkäfern um 30% und bei den Bäumen um 20%. In den kommenden beiden Jahrhunderten liegt die Aussterberate für verschiedene weltweite Artengruppen zwischen ungefähr 200 und 2000 pro Million Arten im Jahr. Und alle haben mit dem Verlust von Lebensräumen in den Tropen zu tun. Wie Xingli Jiang, Professor an der University of Tennessee, betont, liegen diese Aussterberaten 2000 bis 20.000 Mal höher, als man es unter natürlichen geologischen und biologischen Bedingungen erwarten würde. Außerdem sind sie um mindestens 2 Zehnerpotenzen größer als die Aussterberaten im Zusammenhang mit 4 der 5 früheren Massenaussterben, nämlich denen in Devon, Ordovizium, Perm und Trias. Tatsächlich sind sie mit der Größenordnung zu vergleichen, die man für das Massenaussterben an der KPG-Grenze berechnet hat, in dessen Verlauf die Dinosaurier verschwanden. Insgesamt würden also die Zerstörung und Beeinträchtigung tropischer Wälder, ganz zu schweigen von den zusätzlichen Beiträgen, die der von Menschen gemachte Klimawandel leistet, bis zum Ende der nächsten beiden Jahrhunderte nach heutigen Schätzungen zu einem 6. weltweiten Massenaussterben führen. Malen wir uns das einmal kurz aus. Die Ereignisse, die sich heute am Äquator abspielen, während wir unserem Alltagsleben nachgehen, werden den Voraussagen zufolge die gleichen oder sogar noch größere Auswirkungen auf die Artenvielfalt haben, wie erdgeschichtliche Katastrophen, die das Leben auf unserem Planeten an den Rand des Untergangs geführt haben. Die zuvor bereits erwähnten gesundheitlichen Krisen, denen die Menschen in den Tropen gegenüberstehen, haben sich in den letzten 10 Jahren ebenfalls dramatisch auf die ganze Welt ausgeweitet. Im Jahr 2014 kam es im US-Bundesstaat Texas und im britischen Glasgow zu Infektionen mit dem Ebola-Virus. Diese tödliche Krankheit hat also das Potenzial, sich über die afrikanischen Tropen hinaus auszubreiten. In der Demokratischen Republik Kongo setzten sich die Ausbrüche 2020 fort. Die Übertragung von Ebola außerhalb der Tropen verblasst aber bisher im Vergleich zu der derzeitigen Covid-19-Pandemie.